Eine historische Seltenheit, ein amerikanischer Ex-Präsident äußert sich mit 90 Jahren auf einer Pressekonferenz über seinen Gesundheitszustand, über sein Leben als solches und stellt sich den Fragen von Journalisten. Und natürlich wäre es nicht Jimmy Carter, eine Person der Zeit und der Weltgeschichte, die Anteilnahme wäre nicht derart groß. Wie hat er die Nachricht aufgenommen, als er die Krebsdiagnose hörte? Jenes C-Wort, wie es hier heißt, C für Cancer. Nach der Diagnose mit den Krebszellen im Gehirn dachte ich, ich habe nur noch ein paar Wochen, aber ich war erstaunlich gelassen. Ich hatte ein wundervolles Leben, tausende Freunde, eine aufregende, abenteuerliche und erfüllte Existenz. Jimmy Carter referierte 8 Minuten über seinen Gesundheitszustand und die Therapie, der er sich nun unterziehen wird, beginnend noch am selben Tag, mit Bestrahlung der Krebszellen in seinem Gehirn. Er vertraue den Ärzten und habe niemals mit dem Gedanken gespielt, auf eine Therapie zu verzichten. Ein 90 Jahre alter Patient mit charmantem Lächeln, eloquent wie eh und je, auch wenn die Stimme etwas brüchig geworden ist. Die Bushs haben mich angerufen, zählte er auf. Präsident Obama, die Clintons und der Außenminister. Präsident Obama called, der Vice President called, Bill Clinton called, Hillary Clinton called, Secretary of State called. First time they've called me in a long time. Das erste Mal seit langem, dass der sich gemeldet hat, so Jimmy Carter unter wissendem Gelächter der anwesenden Journalisten. Carter hatte zuletzt die ergebnislose Außenpolitik der Obama-Regierung gegenüber Israel und den Palästinensern deutlich kritisiert. Carters größte Leistung war der Frieden von Camp David zwischen Israel und Ägypten, der bis heute Bestand hat. Er sprach während der Pressekonferenz über die derzeit aussichtslose Lage im Nahen Osten und die gegenwärtige Einflusslosigkeit der USA. Zur Negativbilanz in seinem eigenen Leben gehört die gescheiterte Geiselbefreiung im Iran, die ihn 1980 die Wiederwahl kostete. Ich hätte einen Helikopter mehr schicken sollen, räumte er gestern ein, dann wäre ich wohl noch einmal gewählt worden. I wish I had sent one more helicopter to get the hostages and I would have been re-elected, but that may have... Aber dann hätte ich meine Stiftung nicht gegründet und wenn ich wählen sollte, ich würde mich für das Carter Center entscheiden. Und die beste Entscheidung in seinem Leben, natürlich. Dass ich Rosalyn geheiratet habe, der Höhepunkt meines Lebens. Wir sind 69 Jahre zusammen, immer noch zusammen. In Carters Leben spielt der Glaube eine große Rolle. Hoffnung, Akzeptanz und Nehmen, wie es kommt. Ich bin in Gottes Hand und ich bin vorbereitet auf alles, was geschieht. Ich freue mich auf das nächste Abenteuer. Carter hat noch eine Menge vor. Später im Jahr will er für seine Organisation nach Nepal reisen. Er muss dafür nur die letzte Behandlung verschieben, so versicherte er gestern. I'm leaving. Thank you all very much.